dir ist es, wenn eine vom Staat herangezüchtete Mehrheit von Minderleistern die Minderheit der Leistungsträger ausbeutet und systematisch unter dem Deckmantel des vermeintlich Sozialen um die Früchte ihrer Arbeit betrügt. Und dann gibt es noch die Gier, die die Menschen als Gier der kapitalistischen Finanzspekulation ansehen. Sie ist aber in Wahrheit ebenfalls eine Gier, die vom Transferstaat bedient wird. Es ist die Gier einer mit der Zentralbank verheirateten Finanzoligarchie, die ihre persönliche und institutionelle Nähe zu den Entscheidungsträgern der staatlichen Zentralbanken dafür nutzen kann, die gewaltigen Mengen frisch gedruckten Geldes dem Spekulationskreislauf zuzuführen. Die oben beschriebenen Mechanismen des Greenspan-Put versetzen diese Leute in die Lage, eine risikolose Wette einzugehen, nämlich dass die Zentralbank sie retten wird, wenn die immer weiter aufgepumpte Spekulationsblase das nächste Mal zu platzen droht. Es ist die Außerkraftsetzung der Auslese schlechter Spekulation und der Belohnung guter Spekulation zugunsten der Belohnung fehlerhafter ökonomischer Analyse und Spekulation auf das Verhalten der Zentralbank, die diese Gier befeuert. Der Finanzoligarch unserer Tage muss nicht mehr richtig liegen. Die Zentralbank stellt ihm einen Profitautomaten zur Verfügung, an dem er sich nur bedienen muss. Das Ergebnis ist: 95% des im Umlauf befindlichen Geldes befinden sich mittlerweile im Spekulationskreislauf, nur noch 5% in der Realwirtschaft. Diese Form der Gier, bedient vom Geldsozialismus der Notenbank, darf zu Recht als solche angeprangert werden, denn sie enteignet hinterrücks die arbeitenden Menschen, die Unternehmer, die Handwerker, die kleinen Arbeitnehmer, kurz die Leistungsträger. Nur bitte, nennen Sie das Ding nicht Kapitalismus oder Marktwirtschaft, denn damit hat es nichts zu tun. Und ich würde das Ergebnis auch nicht als Profit bezeichnen, sondern eher als Beute. Legende Nummer 21. Ohne Staat werden die Unternehmen die Güter künstlich knapp halten und uns auf diese Weise berauben. Die Vorstellung, dass die Unternehmen die Konsumenten durch künstliche Verknappung und damit verbundene Preistreiberei übervorteilen könnten, hat ihre Wurzeln in einem Phänomen, das in der Volkswirtschaft als Monopolpreisbildung bekannt ist. So etwas gibt es wirklich. Es setzt aber voraus, dass für ein Produkt, für das Nachfrage besteht, entweder nur ein Unternehmen als Anbieter zur Verfügung steht, also ein Monopol vorliegt, oder dass eine kleine Anzahl von Unternehmen, die gemeinsam eine marktbeherrschende Stellung haben, sich zu einem Kartell zusammenschließt, um die Preise zu diktieren. Dafür gibt es in der Marktwirtschaft sehr einfache Lösungsansätze. Kartelle sind, weil sie den Wettbewerb aushebeln, schlicht illegal und es ist einfach Teil der Rechtsordnung, die die Spielregeln des Marktes festlegt, Preisabsprachen von Kartellen mit Strafen zu sanktionieren. Bei Monopolen können wir zwei Phänomene beobachten. Erstens, dass die meisten Monopole vom Staat betrieben oder vom Staat begünstigt werden. Der Staat betreibt Monopolunternehmen wie die Deutsche Bahn oder die Deutsche Post, die früher ein Monopolbetrieb war und es in Teilen bis heute ist, und er schottet Märkte gegen Wettbewerber ab, um inländischen Unternehmen den Vorteil des Monopolpreises zukommen zu lassen.